Die Europäische Kommission fordert, dass es in jedem europäischen Land eine kompetente Anlaufstelle für vermisste Kinder geben soll. In Deutschland hat die Initiative Vermisste Kinder seit 2011 diese Aufgabe übernommen. Die europaweite Hotline 116 000 ist eine Anlaufstelle für alle Themen rund um vermisste Kinder. Das Ziel ist eine effektive Unterstützung bei der Suche nach vermissten Kindern, aber auch die Prävention von Vermisstenfällen. Die Hotline für vermisste Kinder ist rund um die Uhr und zum Nulltarif aus ganz Deutschland, sowohl vom Fest- als auch vom Mobilfunknetz zu erreichen. Unter der 116.000 Hotline können sich sowohl Eltern bzw. Bezugspersonen melden, die ein Kind oder einen Jugendlichen vermissen, die eine Kindesentziehung bzw. Entführung vermuten, aber auch Kinder und Jugendliche selbst, die zum Beispiel von zu Hause ausgerissen sind und nicht mehr weiter wissen. Auch Hinweise zum Verbleib von vermissten Kindern werden unter dieser Hotline entgegengenommen. Wichtig: Die Hotline für vermisste Kinder ersetzt nicht den polizeilichen Notruf unter der 110 bzw. den Euro-Notruf unter der 112. Im Notfall gilt es, sich sofort und direkt mit der Polizei über den Notruf 110 in Verbindung zu setzen bzw. die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.